1. Die Sifata Suchten Sol in Gibia Auf, im Mitzer Teilen, das David Sich auf dem Hügel Hachelerum Rander Wust Verstecht hielt. 2. Daraufhin zog Sol mit Dreitausend Orzelisen in israelitischen Mannen in die Wust Seif hinab, David dort systematisch aufzuspüren. 3. Waren Sol sein Lager auf dem Hügel Hacheler Direktum Wegerichtet, hielt Sich David in der Wust auf und beobachtet Sol's Verfolgung. 4. David sank Kundschafter aus, die Genorposition Sol zu bestätigen und so, dass der König tatsächlichen einem bestimmten Ort angekommen war. 5. David begab sich daraufhin persönlich zu Sol's Lagerplatz, die Situation zu erkunden und die strategische Ordnung der Truppen zu beobachten. 6. David fragte den Hetitere Himmelech und Abisai, den Bruder Joabs, wer beret sei, mit im Direkten das feindlich Lager einzudringen, woraufhin Abisai sich sofort freiwillig meldet. 7. Als David und Abisai nachts das Lager erreichten, fanden sie Sol schlafend in der Wagenburg vor, wo bei sein Spee neben seinem Kopf im Boden steckte. 8. Abisai schlug David vor, den schlafenden feind mit einem einzigen Spiestig zu toten, die Gott ihm dies Gelegenheit offensichtlich ermöglicht habe. 9. David jedoch verbet Abisai, den König zu toten, die niemand ungestraft bleiben kon, der sein Hand gegen den Gesalbten des Herrn erheb. 10. Erklart weiter, dass Gott selbst über Sol's Schicksal entscheiden wird, sie durch einen natürlichen Tod oder durch den Tod auf dem Schlachtfeld. 11. David weigert sich strikt, den Gesalbten anzugreifen und weise Abisai statt dessen, lediglich den Spee und den Wasserkrug am Kopfen des Königs mitzunehmen. 12. Nachdem sie die Gegenstand in Twendit hatten, verließen sie das Lager unbemerkt, die Gott einen tiefen Schlaf über Sol und sein gesamte Mannschaft gesandt hat. 13. David überquert das Tal und stellte sich in sicherem Abstand auf einen Berggipfel, so dass ein weiter Distanz zwischen ihm und dem Lager lag. 14. Von dort aus rief Lord Nakabner, dem Heerführer, der schließlich erwachte und fragte, wer es wage, den König Dirch Ruf zu storen. 15. David warf Abner vor, sein Flicht als Beskutzer des Königs Vernick Lassig zu haben, obwohl er als einer der farhigsten Männer in ganz Israel galt. 16. Erklart, dass Abner und sein Lut den Tod verdient hatten, weil sie den Gesalbten des Herrn nicht bewacht hatten und forderte sie auf, nach dem Spee des Königs zu suchen. 17. Sol erkannte David's Stimme und fragte, ob es tatsächlich sei, woraufhin David respektvoll bestätigt, dass zu seinem Herrn und König sprech. 18. David fragte den König nach dem Grund für die Anhalten Verfolgung und forderte ein Erklärung für das Unrecht, das man im Vorwurf. 19. Abat Sol, sein Wort anzuhören und argumentiert, dass entweder Gott oder Boswillig Menschen den König gegen in aufgehetzt haben mussten. 20. David fleht darum, dass sein Blut nicht fern von Gott vergossen wird und wirklich Sol's Jagd auf in mit der Jagd auf ein Rieb hewn in den Bergen. 21. Sol gesten daraufhin sein should ein, bezeichnet sein Handeln als Toricht und versprach David, im Aufgrund dessen nade nie wieder schaden zu wollen. 22. David forderte einen von Sol's Dienern auf, herüberzukommen, den Königlichen Spee, den als Beweis mitgenommen hat, wieder abzuholen. 23. Betonte, das Gott jeden Menschen nach seiner Gerechtigkeit und Treue belohnt, die den König trotz der Gelegenheit zur Tötung verschont habe. 24. David druck die Hoffnung aus, das Gott sein Leben ebenso kostbar optenmoge, why and diesem Tag das Leben des Königs geachtet hat. 25. Sol segnet David schließlich und erkantien, das dieser Großes Volbringen word, woraufhin bade Manager Trente wedge einschlugen.